willkommen im Karussell. Und halt dich gut fest, um 20 Runden mitzudrehen. Und er geht wieder weg. Willkommen, willkommen in der Geisterbahn. Steig ein oder hast du Angst? Ich will deine schwarze Seele sehen. Oder geh wieder weg. Geh wieder weg. Horror, Horror, ist das Ernst oder Spaß? Hol nicht dein dummes Grab. Ich will deine schwarze Seele sehen. Gestalten sind im Wagen. Willkommen im dunklen Raum. Tun dir die Hände schon weh. Dann klopfen und schreien wird hier niemand hören. Und du gehst hier nicht mehr weg. Nein, du gehst hier nie mehr weg. Horror, Horror, ist das Ernst oder Spaß? Wo liegt dein dunkles Grab? Ich will deine schwarze Seele sehen. Gestalt.